Nächste Frage noch. Und warum heißt die wahre Kirche auch die römische? Die wahre Kirche heißt auch die römische. Es ist nicht im Credo, aber ist von der Theologie schon lange so zusammengefasst worden. Die wahre Kirche heißt auch die römische, weil man die vier Charaktere der Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität nur bei jener Kirche antrifft, die den Bischof von Rom, den Nachfolger des heiligen Petrus, als Oberhaupt anerkennt. Was wir machen, virtuell, das heißt, sobald es einen Papst gibt, werden wir ihn auch wieder anerkennen und ihm folgen, nur sind wir nicht bereit, einem Nicht-Papst, einem falschen Papst, einem vorgeblichen Papst zu folgen, was der Katholik auch nicht darf. Jedenfalls, und Pius IX. Schreibt es ja auch noch in der Dogmatisierung von unbefleckten Empfängnis, dass nur in dieser Kirche, nur im römischen Stuhl, beim Papst, immer der Glaube unangetastet geblieben ist. Und das kann man auch historisch verfolgen, ja auch alle anderen Kirchen. Bischofssitze und so weiter, die von Apostel gegründet worden sind, sind irgendwann, die meisten sind sowieso erledigt, alles was im Osten ist, da im Heiligen Land und so weiter, Antiochie und Jerusalem, da ist irgendwann einmal erloschen gewesen und dann vielleicht das eine oder andere wieder belebt, aber oder es haben den Glauben verloren, Alexandrien, vom Heiligen Markus, dem Evangelisten, gegründet. Ja, ist auch drunter und drüber gegangen dann mit Heresien, nur in Rom. Den Nachfolgern des heiligen Petrus, da ist der Glaube immer unversehrt bewahrt geblieben. Ja, nicht einmal das wollen ja die Traditionalisten heute mehr anerkennen und zugeben, mit ihrem ständigen Reden von heretischen Päpsten, ja, damit sie eben eine Ausrede haben, wirklich nicht mehr leugnen können, dass der Ratzinger oder der Wojtyla oder jetzt der Bergoglio irgendeine Häresie verbreiten, verzapfen und sagen sie ihm, ja, das hat es immer schon gegeben, ist ja nicht so schlimm. Es ist dieser Bischof, unter Anführungszeichen, Athanasius Schneider aus Kasachstan, der ja da auch inzwischen ein Champion geworden ist von dieser verrückten Theologie. Ja. Im ganzen Scheinargumenten, falschen Argumenten der Protestanten, später der Gallikaner, die sich gegen den Papst gestellt haben, sie sind drunter und drüber gegangen, auch in Europa noch lange, mit den Gallikanern, mit den Franzosen, die den Papst jenseits der Alpen möglichst fernhalten wollten von ihren Angelegenheiten, wieder Politik, Nationalismus, vermischt mit dem Glauben und festes Verständnis vom Glauben. Aber die Argumente, die die gebracht haben, die werden halt heute wieder aufgewärmt von diesen Leuten. Leider Gottes. Jedenfalls im Nachfolger des heiligen Petrus als Bischof von Rom, Päpsten also, nur jene, die mit diesem Bischof von Rom mit den Nachfolgern Petri in Einheit gewesen sind, ist der Glaube, ist die wahre Natur der Kirche immer erhalten geblieben. Da gibt es auch quer durch die Kirchengeschichte viele Belege, viele Stellen, immer wieder darauf zurückkommt.